Warum haben die Gebote Gottes diesen Namen? Die Gebote Gottes haben diesen Namen, weil Gott selbst sie in die Seele jedes Menschen eingeprägt, im alten Bund auf dem Berg Sinai verkündet und in zwei steinerne Tafeln eingemeißelt und weil Jesus Christus sie im neuen Bund bestätigt hat. Das sind nicht nur die 10 Gebote vom Berg Sinai, sondern das ist das Gesetz, das Gott überhaupt den Menschen gegeben hat, die Natur des Menschen sozusagen eingeschrieben sind, jedenfalls in die Seele, das Gewissen des Menschen einfordert. Das Gewissen, das unsere Taten abstimmt nach dem objektiven Gesetz oder dem, was es dafür hält, wenn es falsch gebildet ist. Die Gebote Gottes hat Gott in die Seele jedes Menschen eingeprägt. Dann hat er sie nach der Zeit eines großen Niederganges bereits, religiösen Niederganges, nach der Zeit der Patriarchen, Ausbreitung des Menschengeschlechtes und dann nach den drei großen Patriarchen, Abraham, Isaac, Jakob, die Geschichte der Nachkommen Abrahams in Ägypten, wo sie ein paar hundert Jahre lang leben, versklavt sind und sich auch religiös sehr verkommen, verkümmert sind. Man dann sieht, allem was sich da abspielt, nach ihrem Auszug und so weiter aus Ägypten. Da ist dann eben der Bundesschluss, die Verkündigung der 10 Gebote am Berg Sinai. Gott die steinerne Tafeln meißelt. Und Jesus Christus hat sie im neuen Bund bestätigt, vervollkommnet in der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass den Alten gesagt wurde, sollst nicht töten, ich aber sage euch, sollt auch nicht zürnen und so weiter. Er vervollkommnet das Gesetz. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Ja. Zum Heiligen Johannes sagt er bei der Taufe, es geziemt uns, dass wir alle das ganze Gesetz erfüllen.